Kundgabe 2203. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.1.1942. Buch der Bücher. Lampe ohne Öl. Eine Lampe ohne Öl ist nur ein leeres Gefäß, das seinen Zweck nicht erfüllt. Denn sie strahlt kein Licht aus, weil die ständige Nahrung fehlt, die dem Licht zugeführt werden muss. Und so ist auch die Heilige Schrift so lange als Buch nur zu werten, wie sie nicht wahrhaft lichtverbreitend wirkt, das heißt, solange sie nicht die Erhellung des Geistes bewirkt. Es kann die Heilige Schrift wahrlich höchste Weisheit bieten dem, der in tiefster Gläubigkeit und mit Gott zugewandtem Herzen Weisheit daraus zu schöpfen begehrt, so wie also der Mensch selbst durch dieses Verlangen seinen Lichthunger beweist. Dann ist das Buch der Bücher nicht nur ein leeres Gefäß, sondern es wird zum Lichtspender. Es nimmt der Mensch zu an Weisheit, denn er begehrt Nahrung für seinen Geist, und diese Nahrung lässt das Licht in ihm zur hellleuchtenden Flamme werden, die weithin ihren Schein sendet und die dunkelste Nacht erleuchten kann. Das Wort Gottes ist mit seiner Kraft gesegnet, und die unmittelbar von Gott das Wort entgegennehmen dürfen, werden daher auch ständig von der Kraft Gottes durchflutet sein. Und diese Kraft strömt auch dem Menschen zu, der mit gleicher Innigkeit das Wort dort entgegennimmt, wo es allen Menschen zugänglich ist, so wie er nur bestrebt ist, göttliche Weisheit in sich aufzunehmen, so wie er einzig und allein Licht begehrt. Denn jeden Hunger nach seinem Wort wird Gott stillen. Er wird geben, wo begehrt wird. Es muss also das Herz verlangen nach geistiger Speise. Dann wird ihm diese geboten in Form von Wissen. Denn jedes Wort aus der Heiligen Schrift wird dem Menschen nun klar. Und dieses Wissen beglückt und befriedigt ihn. Wie oft aber liest der Mensch nur das geschriebene Wort und lässt es nicht zu Herzen sprechen? Wie oft fehlt ihm Sinn und Verständnis für das, was er liest, weil er nicht betet um die Gnade des Verstehens? Und dann ist das Buch nicht mehr wert als jedes andere Buch, das lediglich den Zweck der Unterhaltung erfüllt. Dann aber fehlt der Lampe das Öl. Dann ist sie ohne Licht. Sie ist nur ein leeres Gefäß, das seinen Zweck nicht erfüllt. Denn sie strahlt kein Licht aus und kann auch nicht des Menschen Herz erleuchten. Das Wort Gottes kommt zu einem jeden Menschen, der es begehrt. Denn Gott selbst ist das Wort. Und wer ihm entgegenstrebt, dem offenbart sich Gott im Wort in der verschiedenlichsten Weise. Er gibt ihm die Wahrheit gedanklich oder er führt Menschen zusammen. Und er spricht durch diese oder er spricht durch das Buch der Bücher zu ihnen. Immer aber muss die Bereitwilligkeit vorhanden sein, das göttliche Wort zu empfangen. Es muss das Herz begehren, auf das sein Begehren erfüllt werden kann. Der Geist aus Gott wird dann immer am Werk sein, ganz gleich, wie und wo der Mensch das göttliche Wort entgegennimmt, weil der Geist aus Gott erst dann wirken kann, wo des Menschen Hunger nach geistiger Speise, nach dem Licht ersichtlich ist. Und dann wird auch jeder Irrtum ausgeschlossen sein. Denn selbst, wo solcher durch Menschenwille entstanden ist, lenkt der Geist aus Gott das Denken des Menschen so, dass er recht erfasst und also sein Wissen der Wahrheit entsprechen wird. Dann also ist das Wissen gleich einem Licht, das hell im Umkreis strahlet und seine Leuchtkraft sendet in die Dunkelheit. Und dieses Wissen wird er schöpfen dürfen jederzeit und überall. Immer ist der Geist Gottes bereit, Wissen auszuteilen, wo es nur aus tiefstem Herzen begehrt wird. Dort wird auch das Herz genährt werden, denn Gott will, dass es Licht und hell werde, in den Herzen der Menschen. Er will, dass sein Wort nicht nur äußerlich gelesen oder angehört werde, sondern dass es tief eindringe, auf dass es als geistiges Gut haften bleibe und dereinst der Seele Reichtum ist in der Ewigkeit. Amen.